So, jetzt bin ich wieder da. Ach, die schöne Technik. Jetzt werden Leute wieder hereinkommen. Ich bin wieder da. Ich sehe mich hier. Könnt ihr mich jetzt sehen? Habt ihr jetzt wiederum das Bild oder könnt ihr mich auch nicht sehen? Ja, also ich sehe hier schon den Thumbs up, dass ihr mich sehen könnt. Und jetzt werden wir sehen. Okay, ich werde mal den Yannick wieder reinrufen. Super, jetzt geht alles. Okay, also rufe ich den Yannick mal gleich wieder herein. Und dich schon wieder eingeladen. Und schau mal, ob du die Einladung annehmen kannst. Ob das jetzt klappt. Wenn das nicht klappen sollte, dann muss ich das live ohne meinen Yannick machen. Ach, das wäre traurig, weil ich ja mit dem jungen Mann so gerne geplaudert hätte. Yannick, schau, ob es geht. Wenn es wieder nicht klappt, dann machst du Folgendes. Du schickst mir wiederum die Bitte, eingeladen zu einem Live, und dann probieren wir das noch einmal. Und wenn das dann auch nicht geht, dann werden wir Folgendes machen. Ich muss das eben einfach alleine machen und wir werden dann ein bisschen researchen. Kann sein, dass man... Okay, er hat mich gebeten. Ich habe es akzeptiert, Yannick. Schauen wir, ob es normal klappt. Normalerweise sind die Sachen ganz einfach. Man bittet ins Live zu kommen oder man ladet ein, man klickt das an und es funktioniert und die Screen teilt sich. Der eine ist oben, der eine ist oben. Also Yannick, schau mal, ob du das akzeptieren kannst. Inzwischen werde ich ein bisschen, ist annehmend schon, ich kriege immer die Message, dass der Yannick nicht in der Lage ist, in das Live hereinzukommen. Okay, ich probiere es noch ein letztes Mal. Ich werde dann ein bisschen mich informieren. Carol, die den Instagram betreut, wird auch dabei helfen, informieren. Es kann ja sein, dass Instagram neue Regeln hat, die ändern ja ständig die Regeln. Damals, als wir das live machen wollten, dann musste man auch 1000 Mitglieder haben, damit man es machen kann. Kann sein, dass es so etwas ist. Okay, auf jeden Fall, lasst mich euch mein Herz mitteilen, okay? Yannick, leider haben wir da keine Möglichkeit, dich reinzuholen. Ich habe schon alles probiert und das müssen wir eben alleine machen, ohne dich. Lasst mich etwas mein Herz mitteilen. Ich war jetzt in Österreich und habe mir das Herzseminar gemacht und so viele Dinge sind mir wieder klar geworden. Also immer wieder, wenn ich ein Herzseminar mache und wenn ich mich mit dem Thema noch mehr befasse, wird mir klarer eigentlich, wie alles von unserem Herzen ausgeht. Und der Punkt, den ich heute, worüber ich heute eigentlich mit Yannick reden wollte, über die Wichtigkeit, ein dankbares Herz haben. Ich kriege immer dieselbe Message von dir, Yannick, Jim Miller is unable to join. Also er ist nicht in der Lage, da hereinzukommen. Okay, ich plane einfach, wir machen ihn live alleine oder dem lieben Yannick, es tut mir sehr leid und wir werden dann schauen, was wir in Zukunft machen können. Okay, ein dankbares Herz. Wisst ihr, ich habe heute eine Nachricht bekommen, eine ganz interessante Nachricht. Stellt euch mal vor, da hat mir eine unserer Mitarbeiterinnen, die sich auch sehr viel mit dem Herzen beschäftigt hier in Brasilien, also die macht Herzseminare und die verbreitet das Herzbuch und wir haben sogar jetzt am Samstag eine besondere Abschlussfeier mit einer Anzahl von Teenager-Mädchen, ich glaube 15 Teenager-Mädchen in einer kleinen Stadt, in einer ganz, ganz armen Gegend, also in einem Dorf, in einer armen Gegend. Da haben 15 Mädchen, ich denke es waren 15, ein mehrmonatiges Herzseminar gemacht. Die haben das einmal im Monat gemacht, wo sie dann einen ganzen Tag zusammen waren und diese Leute gelehrt haben. Und jetzt, am Samstag, ist die Abschlussfeier von diesen Mädchen. Und es ist immer interessant, was man erlebt. Und zwar, wenn das Herz ein dankbares Herz ist, dann geht es einer Person unwahrscheinlich viel besser. Wisst ihr, wenn die Bibel ganz klar darüber sagt, dass ein dankbares Herz ist etwas, was Gott von uns will. Gott will kein jammerndes Herz. Und in diesem Zusammenhang betreffs Dankbarkeit und betreffs Jammern, ist mir etwas so nahe gegangen, schon vor mehr als 10 Jahren. Nämlich, dass die Bibel Götzendienst und sexuelle Unzucht, also die Sünde des Sexuals, sexuelle Sünde, die Sünde der Unzucht, stellt die Bibel auf die gleiche Ebene wie sich beklagen. Die Bibel nennt das im 1. Korinther 10. Und was habe ich erlebt? Ich habe heute mit unserem Daniel hier geredet, der hatte auf das Thank You Jesus Bändchen auf seinem Arm. Und der Daniel, der hat zu mir gesagt, weißt du, Reinhard, das ist für mich so herausfordernd. Und ich werde euch sagen, warum. Er hat gesagt, eigentlich habe ich mich entschieden, ich könnte das Bändchen permanent auf der rechten Hand tragen, weil er es nicht geschafft hat, nämlich in seinem Leben aufhören zu jammern, sich zu beklagen im Verkehr. Und wisst ihr, die Sache ist ganz interessant. Nämlich, der Daniel ist ein unwahrscheinlich geduldiger Mensch. Der Daniel ist ein Mensch, mit dem es unwahrscheinlich gut zusammenarbeiten ist. Der Daniel ist ein Mensch, der so viel Ruhe hat und Ruhe ausstrahlt, der Daniel Montier. Aber wenn es im Straßenverkehr ist, dann ist das unwahrscheinlich interessant. Als ob sein Herz sich völlig ändert. Und dann haben wir darüber viel geredet und ich habe zu ihm gesagt, Daniel, schau her, was hast du alles probiert, um im Straßenverkehr geduldig zu sein? Da hast du alles Mögliche getan. Was hast du alles an dir gearbeitet? Du hast versucht, im Straßenverkehr weniger aggressiv zu sein. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du, wenn man mit dir im Auto sitzt, dann ändert sich deine Persönlichkeit. Und er hat wirklich alles Mögliche getan. Und ich habe zu ihm gesagt, was du noch nicht getan hast, ist, dass du im Straßenverkehr begonnen hast, jedes Mal, wenn du furchtbaren Verkehr hast, weil Interessierter musst du mal fahren mit dem Auto. Da fährt jeder, wo er will. Jeder fährt einfach, wo er Spaß hat. Da gibt es kaum irgendjemand, der irgendwelche Gesetze einhält. Und ich habe zu ihm gesagt, was du nicht gemacht hast, ist, du hast in Teresina im Straßenverkehr das Thank You Jesus Bändchen angewandt. Das heißt, du gibst auf die linke Hand und du machst dich ganz bewusst, jedes Mal, wenn ich im Straßenverkehr jammere, schimpfe, mich beklage, die Geduld verliere, anstatt Danke Jesus zu sagen, wenn die Leute hier in unserer Stadt so verrückt fahren, dann gebe ich das Bändchen auf die rechte Hand. Wir hatten heute Morgen dieses Gespräch. Und weißt du, was er zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, ab sofort mache ich das. Genau das ist das, woran ich arbeite. Und er hat sich entschieden, dass er ab heute beginnt, mit dem Thank You Jesus Bändchen ganz speziell im Straßenverkehr zu arbeiten. Und wisst ihr, was das Interessante ist mit dem Herzen? Da gibt es Bereiche, wo wir uns leicht tun, dankbar zu sein. Da gibt es Bereiche, wo es für uns nicht schwierig ist, Danke Jesus zu sagen. Aber dann gibt es gewisse Bereiche, wo es fast so scheint, als ob es ganz besonders schwer wäre, gewisse Schwachheiten zu überwinden. Und da habe ich gemerkt, in meinem eigenen Leben, da hat mir dieses Danke Jesus zu sagen, dieses dankbare Herz, das hat mir in meinem Leben so sehr geholfen, viele Dinge zu überwinden, die ich sonst nicht überwinden konnte. Und ich kann mich erinnern, wie oft in meinem Leben habe ich versucht, gewisse Bereiche zu verändern. Und dann habe ich gemerkt, ich habe gar kein dankbares Herz in Schwierigkeiten oder für Schwierigkeiten. Und das war für mich ein unwahrscheinlicher Durchbruch. Also was für mich ein Durchbruch war, ist, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue mir mal Gebiete in meinem Leben an, wo ich mir ganz besonders schwer tue. Weißt du, da gibt es Leute, die haben einen Riesenglauben für die Finanzen zum Beispiel. Aber die haben absolut keinen Glauben für Heilung. Dann gibt es Leute, die haben Glauben für dieses, aber nicht Glauben für jenes. Und da habe ich gefunden eine Strategie, nämlich, wenn ich auf mein Leben schaue und wenn ich ganz speziell schaue, welche Gebiete sind Gebiete, wo ich wirklich eine Veränderung möchte, wo ich einen Durchbruch haben möchte. Und dann fange ich an, auf diesem Gebiet zu arbeiten und sage ich, okay, jedes Mal, wenn ich in diesem Gebiet nicht wirklich dankbar bin, dann gebe ich mir das Thank You Jesus Bändchen auf den rechten Arm. Vielleicht fragen sich viele von euch, was ist denn das Thank You Jesus Bändchen? Ich erkläre euch dann das noch. Und dann gebe ich das auf den rechten Arm und dann fange ich ganz besonders daran zu arbeiten, auf diesem Gebiet dankbar zu sein. Weißt du was, ich hatte heute mit Daniel eine Diskussion mit unserem Daniel Montero, als wir früh zum Tennisspiel fahren. Da fuhren wir zum Tennisspiel und da hat er zu mir gesagt, Reinhard, weißt du, was gestern geschehen ist? Nachdem wir uns getroffen haben bei den Bauingenieuren mit Valeria, das ist die bei uns hier in Teresina mitarbeitet, die auch das Projekt dann leiten wird, das Sozialprojekt. Der hat gesagt, weißt du, nachdem wir dann mit ihr waren beim Bauingenieur, und dann beim Mittagessen, und sie fuhr dann zurück in das Haus hier mit Debbie. Und dann, und ich habe noch andere Termine. Beim Herfahren hier in dieses Haus hat sie ihr Auto, das sie noch nicht lange hat, ein neues Auto, hatte sie einen kleinen Unfall und hat eine Delle in dem Auto gemacht. Und soweit ich weiß, hat sie auch keine Versicherung. Das heißt, das bezahlt ihr kein Mensch. Und ich habe zu Daniel gesagt, ach, ich hoffe, sie war sofort dankbar. Und dann hatten wir eine interessante Diskussion. Dann hat gesagt, Moment, Breite, warum dankbar sein? Das ist doch verrückt. Jetzt gehst du ein bisschen zu weit. Da stimme ich mit dir gar nicht überein. Ich denke nicht, dass das eine gute Sache ist, dass man sagt, danke dir, Jesus, wenn man jetzt einen Autounfall hat. Und ich habe dann gesagt, Moment mal. Glaubst du, dass die Bibel wahr ist, wenn die Bibel sagt, alle Dinge dienen mir zum Guten? Er hat gesagt, ja, natürlich glaube ich das. Ich habe gesagt, alle Dinge dienen mir zum Guten, außer wenn ich eine Delle ins Auto mache. Alle Dinge dienen mir zum Guten, außer wenn ich einen Unfall habe. Alle Dinge dienen mir zum Guten, außer. Weißt du, mir ist so bewusst worden, dass die Christen, die Ja und Amen sagen zu Römer 8, Vers 28, die Christen, die laut schreiben, Halleluja, Amen, Reinhard, ja, ich stimme mit dir überein, alle Dinge wirken zum Guten mit. Ja, das stimme ich auch mit dir ein. Daran glaube ich auch. Die haben immer irgendwie eine Klammer. Außer dieses, außer jenes, außer noch eine Sache, die mir eben nicht so sehr hineinpasst in mein Leben, weißt du? Und dann habe ich zu Daniel gesagt, warum machen wir permanent Ausnahmen? Warum sagen wir nicht, alle Dinge dienen zum Guten, Punkt. Da gibt es nichts mehr. Da gibt es nichts, was davon ausgenommen ist. Ich werde euch etwas Interessantes sagen. Einmal noch probieren, den Janik einzuladen. Schauen, ob es vielleicht inzwischen bleibt. Und ich werde euch etwas sagen, dass, weißt du, das für mich so augenöffnend war. Ich schaue heute zurück auf mein Leben. Ich bin jetzt 64 Jahre alt und ich habe keine einfache Kindheit gehabt. Ich habe eine Kindheit gehabt, die sehr schwierig war, eine Kindheit, die sehr schmerzhaft war, eine Kindheit, wo ich, wie gesagt, habe ich viele von euch schon erzählt, mit 12 Jahren, da wollte ich mir das Leben nehmen, habe auch 3 Versuche hinter mir, nur ich habe die dann auch nie durchgezogen. Da hatte ich immer irgendwie Angst, dass wenn ich mir jetzt das Leben nehme, dass ich womöglich in die Hölle komme. Das war der Grund, warum ich dann letztendlich nicht durchgezogen habe, mir das Leben nicht genommen habe. Und heute schaue ich zurück in meine 64 Jahren und heute kann ich sagen, mein eigener Missbrauch dient mir zum Guten. Weißt du, warum er mir zum Guten dient? Denk einmal, wir haben was in den Kitzke heute. Wir sind ein schnell wachsender und großer Verein. Wir haben unwahrscheinlich viel erreicht hier in diesem Land in Brasilien. Ich sitze hier in Teresina, in einem der ärmsten Bundesstaaten Brasiliens, in Piauí. Und hier in diesem Bundesstaat sagt die Statistik, dass in etwa 90% aller Kinder sexuell missbraucht werden. Und ich habe das immer wieder gesagt, hätte ich meinen Missbrauch als Kind nicht erlebt, ich denke nicht, dass ich heute Brasilien Kitzke aufgebaut hätte. Ich denke nicht, dass ich so Mitgefühl haben kann mit Kindern, die missbraucht werden. Ich denke nicht, dass ich überhaupt in der Lage wäre, das zu tun, was ich tue. Und weißt du, es ist eine so eine Kurzsichtigkeit. Und ich persönlich glaube auch, es ist eine Zeit des Mangels an Glauben, eine Zeit des Unglaubens. Wenn wir nicht in der Lage sind oder wenn wir uns entscheiden, in der Lage sind wir, wenn wir uns nicht entscheiden, in allen Dingen und für allen Dingen dankbar zu sein. Weißt du, warum das eine Zeichen des Unglaubens ist? In dem Augenblick, wo ich glaube, dass alle Dinge Gott verwendet, dass alle Dinge zum Guten mitwirken, dass aus allen Dingen, egal wie krass sie sind, egal wie falsch sie aussehen, auch wenn diese Dinge aussehen, als wären sie absurd, auch wenn diese Dinge aussehen, als würden sie unwahrscheinlich schmerzen, auch diese Dinge verwendet Gott und baut etwas ganz Herrliches daraus. Wenn wir das nicht glauben, dann tun wir es unwahrscheinlich schwer, permanent dankbar zu sein. Dann können wir nur dankbar sein für die guten Sachen. Wisst ihr, ich habe dieses Jahr ein Jahr hinter mir, das eine der sehr schwierigen Jahre war. Also das Jahr 2025 war ein Jahr so voller Herausforderungen. Da gab es unwahrscheinlich viele Herausforderungen, da gab es unvorhergesehene Dinge. Da hatten wir unwahrscheinlich viel Verfolgung erlitten. Was haben wir und auch ich persönlich als Reinhard im Jahr 2025 Verfolgung erlitten? Und jetzt geht das Jahr zu Ende. Jetzt haben wir noch 20 Tage in etwa. Und das Jahr geht jetzt zu Ende. Und ich schaue zurück auf 2025. Und ich muss sagen, obwohl es eines der Jahre der ganz besonders großen Herausforderungen war, war es einer der allerbesten Jahre meines Lebens. Weißt du warum? Ich habe gemerkt, wie in den Prüfungen, durch die ich durchgegangen bin in diesem Jahr, wie in den Prüfungen, weil ich gelernt habe, danke Jesus zu sagen, in den schwierigsten Zeiten, in den Prüfungen. Danke Jesus zu sagen, wenn alle Welt sich gegen mich erhebt. Danke Jesus zu sagen, wenn Ungerechtigkeit aufsteht vor mir. Danke Jesus zu sagen, wenn Menschen mich anklagen. Danke Jesus zu sagen, wenn die Regierung korrupt ist. Danke Jesus zu sagen, wenn die mir Prügel in den Weg werfen. Danke Jesus zu sagen, in allen Dingen, da habe ich gemerkt, dass Gott auf eine Art und Weise die Situationen verwendet, die ich sonst verlieren würde. Und hier ist nämlich meine tiefe Überzeugung. Ich glaube nicht, dass automatisch alle Dinge zum Besten mitwirken. Ich werde sagen, warum ich das nicht glaube. Denn natürlich hat diese Verheißung auch Bedingungen. Die Bibel sagt, alle Dinge dienen zum Guten oder wirken zum Guten mit für denen, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind. Ja, die meisten Christen, die lieben Gott und nach seinem Vorsatz sind berufen. Das wissen wir ja schon. Aber da kommt noch etwas dazu. Nämlich was? Schau, was die Bibel sagt. Im 2. Korinther 1, Vers 20, da sagt die Bibel Folgendes. Alle Verheißungen Gottes, alle, egal wie viel es gibt, alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Mit anderen Worten, die sind Ja mit Christus Jesus, aber wir sagen das Amen dazu. Wir müssen uns entscheiden, sie im Glauben anzunehmen. Im Christenleben ist eben nichts automatisch. Du bist auch nicht automatisch gerettet. Jesus hat den Preis bezahlt, dass wir alle errettet sind. Das ist korrekt. Aber Jesus hat ja auch den Preis bezahlt, damit alle Menschen dieser Welt errettet sind. Und jetzt viele Menschen werden die Ewigkeit nicht mit Gott im Himmel verbringen. Warum? Weil sie die Rettung nicht im Glauben annehmen. Und genau so ist es mit Römer Kapitel 8, Vers 28. Alle Dinge dienen nicht zum Besten, wenn wir das im Glauben nicht annehmen. Jede Verheißung, die Gott uns gegeben hat, die muss im Glauben ergriffen werden. Und eines der großen Ausdrücke vom Unglaubens ist es, zu jammern. Und einer der ganz großen Ausdrücke des Glaubens ist es, Danke zu sagen. Weißt du, als ich erkannt habe in meinem Leben, dass ein dankbares Herz in Wirklichkeit ein glaubendes Herz ist. Ein Herz, das glaubt, wird immer Danke sagen. Ein Herz, das zweifelt, wird immer einen Grund finden zu jammern. Ein Herz, das wahrhaftig Gott vertraut, wird ein permanentes Danke auf den Lippen haben. Und ein Herz, das nicht wahrhaftig Gott vertraut, wird immer irgendwo etwas finden, warum das noch nicht sein kann, warum das noch nicht so geht, warum das noch anders ist, warum das anders zu verstehen ist. Und da habe ich mich entschieden, ich möchte alles erleben, was Gott für mich auf dieser Erde hat. Ich möchte nicht mein Leben leben. Und am Ende möchte ich so viele Gelegenheiten verschwendet haben. Das will ich nicht. Ich will jede Gelegenheit, die das Leben mir bietet, sei es durch Schwierigkeiten, sei es durch komplizierte Umstände, sei es durch Dinge, die ich nicht geplant habe und die mir auch nicht hineinpassen in meinen täglichen Alltag und meinen Alltagsplan. Alle Dinge, da gibt es etwas drinnen, was Gott da verwenden will, damit sein Name verherrlicht wird und damit er groß gemacht wird. In allen Dingen dieser Welt gibt es etwas, was da zum Herausholen ist, wo Gott groß gemacht werden kann. Und da ist, dass wir verstehen, es ist nicht möglich, mit einem Jammern auf den Lippen einen Glauben im Herzen zu haben. Lass mich das noch einmal sagen. Es ist nicht möglich, mit einem Jammern auf den Lippen einen Glauben im Herzen zu haben. Das ist nicht möglich. Wo das Herz voll ist, da geht der Mund über. Mit anderen Worten, unser übergehender Mund, der zeigt dir unser Herz. Und da habe ich für mich selbst entschieden, dass wir Christen unbedingt Gewohnheiten etablieren müssen. Und wenn wir mal eine Gewohnheit etabliert haben, in allen Dingen dankbar zu sein, Danke Jesus zu sagen, in allen Dingen dieses Herzensausdruck zu haben, Gott, ich werde mir angewöhnen, immer Danke Jesus auf den Lippen zu haben. Denn das verändert auch unser Herz. Wisst ihr, ich hab Folgendes erlebt in diesem Jahr. In diesem Jahr, wo wir sehr viele Herausforderungen hatten, im Brazilian Kids Care und auch ich in meinem persönlichen Leben, auch mit dem Bau unseres Hauses und auch mit Debbie ging ganz, ganz schwierige Zeiten durch, also sehr, sehr schwierig. Ich konnte nur zusehen, ich konnte gar nichts mehr machen. Mein Vater wäre auch beinahe zu Jesus gegangen und hätte das Erdenleben beendet. Also waren eine ganze Anzahl Herausforderungen. Wir hatten auch unwahrscheinlich viele finanzielle Glaubensherausforderungen. Und da habe ich Folgendes gemerkt. Wenn man sich nicht wirklich entscheidet, sich anzugewöhnen, in allen Situationen ein permanentes Danke auf den Lippen zu haben, bevor man merkt, ist die Tür des Herzens weit offen für Zweifel und Unklar. Die ist weit offen. Wenn du den Hebräerbrief durchstudierst, vor allem die Kapitel 3 und die Kapitel 4, da wirst du sehen, dass ein Grund, warum das Volk Gottes nicht ins verheißene Land kam, war dieser permanente Unglauben. Dieser konstante Unglauben hielt sie davon ab, nicht ins verheißene Land zu gehen. Aber du wirst noch etwas anderes sehen. Du wirst nämlich Folgendes sehen, dass sie auch Gott nicht gehorcht haben. Und wir werden heute nicht Zeit nehmen in diesem Reich, um dahin durchzugehen, durch Hebräer Kapitel 3 und Hebräer Kapitel 4. Aber in Hebräer Kapitel 3 und Hebräer Kapitel 4, da siehst du drei Dinge. Nämlich, du siehst erstens, das Volk Israel, das hatte permanenten Unglauben im Herzen. Das stoppte sie, ins verheißene Land einzugehen. Zweitens, du wirst sehen, dass das Volk Israel permanent Gott ungehorsam war. Also Unglaube und Ungehorsam gehen Hand in Hand. Diese zwei, die gehen miteinander. Ein Mensch, der wirklich Gott vertraut, ist ein Mensch, der Gott gehorcht. Und ein Mensch, der Gott nicht vertraut, der wird sich auch unwahrscheinlich schwer tun, Gott zu gehorchen. Warum? Weil sehr viele Dinge, wo wir einen simplen Gehorsam brauchen, die sind Dinge, wo das rationale Denken gar keinen Sinn gibt. Ich habe heute unseren Daniel Modero gesagt, habe gesagt, weißt du, ich blicke zurück jetzt und ich bin so dankbar für dieses Jahr. Der Herr hat zu mir gesagt, wir haben hier auch unseren Dienst in Brasilien, abgesehen von Brasilien Kids Care und Brasilien Kids Care Mission, das trenne ich sehr, sehr stark zu unserem Lehrdienst und unserem Verlagsdienst, den wir hier haben. Und der Herr hat zu mir gesagt, Reinhard, mach dein Buchladen nicht zu. Und der Buchladen, ich habe das beim Herz-Event erzählt, der Buchladen, der hat jedes Monat Verlust gebaut. Also jedes Monat hat der Verlust gemacht. Und er hat gesagt, mach den nicht zu. Da gibt es Leute, die brauchen noch die Botschaft von den Büchern und die sie bei deinem Laden kommen. Da gibt es Leute, die schicke ich in den Laden hinein, die werden dort hineingehen und die werden dort von mir ganz stark verändert werden durch das, was sie dort finden. Also mach den Laden nicht zu. Und ich habe mich entschieden, egal wie viele Schulden der Laden macht, Monat für Monat, ich gehorche Gott. Und weißt du, was das Geniale ist? Das Jahr geht zu Ende, der Laden ist immer noch offen und egal wie viele Schulden wir gemacht haben, am Ende des Monats war nie ein Minus am Konto. Nie war ein Minus am Konto. Der Herr hat so Geniales getan. Und der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, ein ungläubiges Herz wird sich unwahrscheinlich schwer tun, ein gehorsames Herz zu sein. Diese zwei Dinge, die gehen so Hand in Hand. Aber in Hebräer 3 und Hebräer 4 findest du noch etwas anderes. Nämlich, dass die auch ein murrendes Volk waren. Die waren ein Volk, das hat einfach dieses rebellische, dieses störrische Herz gehabt. Die sind im Herzen immer ferngegangen. Immer eben in die falschen Wege gegangen. Mein lieber Freund, ich habe für mich persönlich einen Schlüssel gefunden. Nämlich, ein dankbares Herz zu haben, indem man sich entscheidet, permanent Danke Jesus zu sagen, das stimuliert mein Herz und macht es so weit auf, auch ganz kindlich Gott zu vertrauen. Und das macht mein Herz dann auch auf, Gott zu gehorchen, in Umständen und Situationen, wo es natürlicherweise schwer wäre, Gott zu gehorchen. Weißt du was? Ein Herz, das Danke Jesus sagt, ein Mund, der sich permanent ausdrückt, Danke Jesus, Danke Jesus, Danke Jesus, der tut sich gar nicht so schwer zu glauben. Und der tut sich auch nicht so schwer zu gehorchen. Ich habe gemerkt, in dem Augenblick, wo wir den Fokus hinlegen auf die Schwierigkeiten, auf die Umstände, auf dieses und auf jenes und dort den Fehler und das könnte falsch gehen und das könnte ja auch daneben gehen. Wenn wir unseren Fokus auf diese Dinge legen, da plötzlich verschwindet der Glaube aus unserem Herzen und der Zweifel, der macht sich so fest in unserem Herzen. Und das drückt sich dann aus durch unseren Mund, der dann aufhört, Danke Jesus zu sagen und anfängt, sich zu beklagen und sich und zu jammern. Wisst ihr, ich habe einen Mitarbeiter bei Brasilien Kids Care. Und ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch. Lasst mich mal ein bisschen trinken hier im heißen Casino. Ich habe einen Mitarbeiter in Brasilien Kids Care. Und es ist mir völlig klar, es ist wichtig, dass Leute auch gut arbeiten. Da sind wir ganz bedacht darauf. Und da haben wir einen Mitarbeiter hier. Und der hat eigentlich der war nicht so ein guter Angestellter, weißt du? Der hat auch eine sehr schwierige Arbeit und macht auch Dinge, die nicht so einfach sind. Und eigentlich habe ich mir gedacht, weißt du was, den hole ich mir jetzt sehr zur Brust. Ich bin nicht sein direkter Vorgesetzter, denn ich kann ja nicht alle 250 Angestellten direkt betreuen. Die arbeiten in verschiedenen Waisenhäusern und Kindertagesstätten und auf der Farm und auf unserer Missionsbasis hier. Und ich bin nicht der direkte Vorgesetzte dieser Person. Aber ich habe doch einige Male Dinge beobachtet und auch immer wieder mir die Sachen angeschaut. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, den hole ich mir jetzt mal zur Brust. Den schnapp ich mir mal jetzt. Und in diesem Augenblick, wo ich so etwas gedacht habe, hat der Herr zu mir Folgendes gesagt: Das tust du nicht. Das tust du nicht. Er hat gesagt: Weißt du, Rainer, du beurteilst diese Person nicht korrekt, weil du ihr gar nicht vom tiefsten Herzen dankbar bist, dass diese Person jetzt wirklich bei euch arbeitet. Du bist auf die Fehler aufmerksam gemacht worden. Du bist aufmerksam gemacht worden auf die Dinge, die diese Person falsch macht, anstatt dankbar zu sein, dass diese Person Teil von euch ist. Und da plötzlich haben wir gedacht, Moment mal, weißt du, dann wollen wir ja rationalisieren. Da haben wir die perfekten Argumente. Ja, Moment mal, ich muss so gut auf Walter sein. Ja, Moment mal, ich kann doch nicht einfach ignorieren, wenn eine Person nicht gut arbeitet. Ja, Moment mal, hat das denn einen Sinn, wenn ich diese Person jetzt nicht konfrontiere? Und. Alle möglichen rationalen Ansätze und Ausreden haben wir da. Und ich bin ja auch eine Person. Ich hatte ja heute ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin und ich habe gesagt, weißt du, mir ist es wichtig, dass die Leute mit Exzellenz arbeiten. Wir dienen ja alle dem Herrn. Aber in diesem Fall hat der Herr echt mein Herz herausgefordert. Und er hat gesagt, wenn du dankbarer wärst für diese Person, dann hättest du diese, dann würdest du diese Person auch mit ganz anderen Augen sehen. Und dann habe ich mich entschieden, ich werde dem Herrn gehorchen. Ich werde diese Person nicht konfrontieren. Ich werde einmal die Sachen loslassen und ich werde das auch den direkten Vorgesetzten regeln zu lassen. Und dann bin ich drauf gekommen, also gestern Abend hat mir eine Person erzählt, wie exzellent diese Person arbeitet, wie diese Person sich gewandelt hat, wie diese Person sich verändert hat. Also diese Person, die mit diesem Mann direkt arbeitet, die hat aus höchsten Tönen diesen Mann gelobt. Hat gesagt, weißt du, wie genial das ist, was in dem Leben dieser Person geschieht? Und dann habe ich mir gedacht, ist es nicht interessant, wie leicht wirst du dankbar zu sein, wenn die Dinge so sind, wie wir glauben, dass sie sein sollen. Aber wie wir uns ganz bestimmt und ganz bewusst und intentional dazu entscheiden müssen, ein Danke Jesus über die Lippen zu bringen, wenn die Dinge nicht so sind, wie wir glauben, dass sie sein müssen. Darf ich dir noch etwas sagen? Unsere Wahrnehmung ist ja oft nicht in Wirklichkeit gut. Ach, wie verkorkst ist doch unsere Wahrnehmung, weil unser Herz oft noch nicht in Ordnung ist. Und das ist auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, die Thank You Jesus Revolution zu starten. Ich möchte nicht viel reden über die Thank You Jesus Revolution, ich werde euch sagen, warum. Wir haben eine eigene Webseite, wir haben YouTube-Videos, wir haben alles aufgenommen, wir haben diese Bandcamp alles vorbereitet. Und anstatt dass ich Zeit nehme, hier zu erklären, wie die Thank You Jesus Revolution läuft, wie sie funktioniert, werde ich Folgendes tun. Wenn ihr davon nichts wisst und wenn ihr gerne Informationen hättet, dann schickt uns einfach über das Instagram oder an den support@vanessa.com eine kurze Nachricht und sagt, ich hätte gerne mehr Informationen über die Thank You Jesus Revolution. Und die liebe Carol oder die Mary vom Support, die schicken euch dann den Link zum YouTube-Video, schicken euch den Link zur Webseite oder Peter, dann könnt ihr euch die Sachen ganz in Ruhe selbst anschauen. Aber heute wollte ich eben so gerne mit dem lieben Janik über die Wichtigkeit, ein dankbares Herz zu plaudern, reden. Und das ist mir einfach, wird mir immer wieder wichtig. Vor allem unter Druck, vor allem unter schwierigen Zeiten. Das sieht man ja, was in unserem Herzen ist. Wisst ihr, vor vielen Jahren habe ich schon darüber gelehrt und darüber gepredigt. Danke, mein lieber Peter. Peter sagt, oder einfach über Kontakt auf www.thankyou-jesus.com. Einfach über diesen Kontakt. Ich werde sehen, ob ich das hier pende komme. Ich habe das Kommentar jetzt hier gepennt. Und das bleibt jetzt hier drinnen. Das könnt ihr anklicken. Da kommt ihr auch zur Information. Und weißt du, und Ich habe Folgendes gelernt. Wenn ich es mir nicht ganz bewusst zur Gewohnheit mache, wirklich immer in allen Dingen ganz schnell zu sein und sagen, danke Jesus, dann öffne ich mein Herz schneller, als wir uns vorstellen können, für Zweifel, für Unglaube, für Dinge, die mir gar nicht gut tun. Und ich möchte mit einem letzten Gedanken abschließen. Und dieser Gedanke, der ist mir auch sehr, sehr wichtig. Viele von euch, die mir schon seit längerer Zeit nachfolgen, die haben ja gehört, wie ich Folgendes einmal gesagt habe. Da wurde ich nachts wach, eines Nachts, und plötzlich spürte ich einen Schmerz im Herzen Gottes. Und als ich diesen Schmerz im Herzen Gottes spürte, hat Gott zu mir gesagt, Reinhard, meine Kinder repräsentieren mich nicht sehr gut. Und das tut mir sehr weh. Das schmerzt mich. Bitte möchtest du mich gut repräsentieren. Und wisst ihr, ich habe diesen Schmerz im Herzen Gottes empfunden. Ich habe einfach irgendwie gespürt, als ob das Gott wehtut, so richtig wehtut. Und dann habe ich gesagt, Herr, lehre mich. Herr, hilf mir, diese Gnade im Glauben anzunehmen, dass ich jemand bin, der dich gut repräsentiert. Dass ich einfach jemand bin, der den Leuten zeigen kann, wie gut Gott ist, wie genial Gott ist, wie herrlich Gott ist, wie liebevoll Gott ist. Und seit dieser Zeit, vor 5 Jahren, da bin ich auf einer Reise, alles zu tun, um Gott so gut wie nur geht, zu repräsentieren. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Jammern repräsentiert unseren Gott gar nicht gut. Gar nicht gut. Ein jammernder Christ ist kein guter Repräsentant Gottes. Weißt du warum? Weil in dem Augenblick, wo wir ein jammerndes Leben leben und nicht ein Leben leben aus tiefster Dankbarkeit unseres Herzens, geschieht Folgendes. Unser Herz öffnet sich, um das Negative zu sehen. Unser Herz öffnet sich für Unglaube. Unser Herz öffnet sich für Zweifel. Und für mich ist es so, das ist eben meine Erfahrung, eine der Art und Weisen, wie wir die Tür unseres Herzens zumachen vor Zweifeln, vor Unglaube, vor Angst und all diesen Dingen. Eine der Arten und Weisen, wie wir die Türen verschließen, ist uns anzugewöhnen, ein permanentes Danke Jesus auf den Lippen zu haben. Wisst ihr, als ich gemerkt habe heute Nacht, dass mein iPad ich im Flugzeug vergessen habe und dass er nicht mehr hier ist mit mir. Und da war der erste Gedanke, der mir kam, um Himmels Willen. Ich habe auf diesem iPad sicher mehr als 2000 Predigten und Lehren und Unterlagen drauf. Ich habe Informationen drauf, die ganz wichtig sind. Da habe ich hunderte Bücher drauf, die mir ganz wichtig sind. Und in dem Augenblick, wo diese Gedanken kamen, um Himmels Willen, iPad habe ich, von iPad habe ich im Flugzeug vergessen. In diesem Augenblick habe ich mir entschieden, danke Jesus, danke Jesus, Jesus. Danke, dass ich den iPad im Flieger liegen habe lassen. Auch das ist gut für mich. Danke Jesus, daraus kommt etwas ganz Herrliches und Gutes. Herr Jesus, ich danke dir, dass der nicht bei mir zu Hause ist und dass der irgendwo ist, auf dem Flughafen. Und Herr, ich danke dir einfach. Ich habe nicht Gott gedankt, dass ich ihn kriegen werde. Ich habe Gott sogar gedankt, dass ich ihn nicht habe. Wenn alle Dinge zu meinem Guten mitwirken, dann muss es mir auch zum Guten mitwirken, dass ich den iPad im Flugzeug vergessen habe. Und wisst ihr, um dieses permanente sich fokussieren auf Danke Jesus auf den Lippen, das tut meinem Herzen auch so gut. Das Herz kommt zur Ruhe, das Herz lebt im Frieden, das Herz hat einfach eine ganz andere Offenheit Gott gegenüber. Und ich sage euch, meine lieben Freunde, in die Richtung, in die diese Welt jetzt zur Zeit geht, das verspreche ich euch, in die Richtung, in die diese Welt jetzt geht, da werden wir, wenn wir nicht ein dankbares Herz und ein glaubendes Herz und ein sicheres Herz und ein zuversichtliches Herz haben, da werden wir uns unwahrscheinlich schwer tun, durch die Zukunft zu navigieren. Aber ein Herz, das permanent Danke Jesus sagt, das vertraut, das zuverlässig ist, das ständig zuversichtlich ist, ein solches Herz, das geht durch die schwierigsten Umstände, die man sich nur vorstellen kann. Und in diesen allerschwierigsten Umständen überwinden wir wie? Im Glauben. Schau mal, wie genial. Jesus sagt in einem Satz 2 Aussagen. Und das ist der allerletzte Vers im Johannes im Kapitel 16. Das sagt Jesus. In dieser Welt werdet ihr Trübsale haben. Schon interessant, ja? In dieser Welt werdet ihr Trübsale haben. Und dann, was ist der zweite Satz, den er hier zusammenfügt zu einem Satz? Aber seid getrost. Aber habt keine Angst. Aber macht euch keinen Stress. Hört auf, euch Sorgen zu machen. Denn ich habe die Welt überwunden. Heute, hier in meinem neuen Haus in Teresina. Wir sind eingezogen in unser neues Haus hier in Teresina. Und heute kam eine Dame, die Besitzerin einer Firma, die unser Sofa einbaut. Wir haben ein Wohnzimmer, das so niedergesetzt ist. Und da hat der Tischler die Holzstruktur gebaut und die macht dann die Polsterung drauf. Und heute kommt die Besitzerin dieser Firma, die die Polsterung macht. Und da hat die Debbie sich einen ganz besonders schönen Luster ausgesucht. Da hat sie schon eine runterhängende Lampe, wo so viele Schnürchen runterhängen und hat so schöne, runde Bälle. Ich wünschte, ihr könnt ja rausgehen jetzt im Wohnzimmer euch diesen wunderschönen Luster zeigen. Ganz wunderschön, also richtig wunderschön, elegant schön. Und dann hatte die Debbie sich ausgesucht, der hat ihr so gut gefallen. Und er hängt dort. Und diese Dame, neu, wie ich sage, wir leben in einem nagelneuen Haus. Und diese Dame, die Besitzerin dieser Firma, die nimmt einen Teil dieser Sofapolsterung und die will sie da raustragen aus dem Wohnzimmer und sieht nicht und hebt das hoch und zerschlagt eine dieser Lampen. Also eine dieser runden Bälle, dieser runden Lampen zerschlägt sie und zerbricht in viele Stücke, alles auf dem Boden, im Scherben. Die war so fertig, die ist keine Christin. Die war so fertig, das hättest du sehen sollen. Ich bin hin zu ihr, ich habe sie umarmt und ich habe zu ihr gesagt, meine liebe Dame, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, Sie machen jetzt keine Sorgen um die kaputte Lampe. Die zweite Möglichkeit ist, Sie verlieren einen Klienten. Wenn Sie jetzt nicht aufhören, sich Sorgen zu machen und sich zu stressen über diese Lampe, dann verlieren Sie mich als Klienten. Wenn Sie mich weiterhin als Klienten haben wollen, machen Sie jetzt keine Sorgen. Wissen Sie warum? Weil ich mir keine Sorgen mache. Eine kaputte Lampe ist eine kaputte Lampe. Wissen Sie, ich glaube an Gott. Gott sagt mir, hat uns gesagt, macht uns keine Sorgen. Gott sagt, seid immer dankbar. Gott sagt, es ist alles okay. Ich habe gesagt, meine liebe Dame, die Lampe ist ja nicht mal Ihre, es ist meine. Und wenn ich mir keine Sorgen mache um eine kaputte Lampe im neuen Haus, dann sollen Sie sich keine machen. Gott ist ein guter Gott. Gott sorgt sich um alle Dinge. Gott behütet mich. Gott kümmert sich um mich. Gott kümmert sich um meine Sachen. Wisst ihr? Alle Leute, wir waren 7 Leute im Haus, alle Leute, die sind herumgestanden und die sind einfach nur so. Der Reinhard lebt das wirklich. Der Reinhard lebt diese Sachen wirklich. Ich habe dir gesagt, es ist alles okay. Wir sind immer Gott dankbar. Es gibt keinen Grund, sich Fragen zu machen. Werden Sie ganz beruhigt. Jetzt hat sie sich am Anfang gedacht, nicht gewusst, ist dieser Mann verrückt, spinnt er wirklich oder was ist der? Mal in neuen Haus, zerbricht ihm das neue Licht. Alle anderen würden da ein Theater machen, würden da ausflippen. Ich habe sie gehört, meine liebe Frau, wissen Sie, mein Gott ist ein guter Gott. Meine liebe Dame, mein Gott kümmert sich um mich und mein Gott kümmert sich auch um sich. Und Sie machen sich jetzt gar keine Sorgen. Es ist alles wunderbar. Es ist alles in Ordnung. Auch wenn diese Lampe nicht ersetzt werden kann und das schöne Licht, das Debbie so gern hätte, jetzt nicht im Wohnzimmer sein kann. Alles ist okay. Thank you, Jesus. Meine lieben Freunde, ihr hättet sehen sollen, wie tief diese Frau berührt war. Diese Frau hat gesagt, sowas hat sie noch nie erlebt. Sie macht etwas kaputt in einem anderen Haus, das nagelneu ist, noch dazu, speziell ausgesucht von der Hausherrin, der Debbie, und keiner macht sich Stress. Und die Debbie stand nämlich daneben. Und sie hat gesagt, was ist denn für ein Problem? Es ist ja kein Problem, das neue Licht ist kaputt. Wo ist das Problem? Es gibt gar kein Problem. Der bin beruhigt, ich war ruhig, diese Dame war zu tief berührt. Und jetzt hat sie mich noch ganz gelitten. Und ratet mal, was geschehen ist. Jetzt ist ihr Herz offen. Ihr Herz ist offen. Warum? Weil wir heute Gott gut repräsentiert haben. Hört zu, mein lieber Freund. Hätte ich nicht gelernt, in allen Dingen, permanent, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus zu sagen. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Ich hätte heute anders reagiert. Das weiß ich. Ich hätte anders reagiert. Weißt du warum? weil das schönste Licht im ganzen Haus ist dieses Licht. Weißt du, und Debbie hat mir noch gesagt, sie, weißt du, als ich dieses Licht gesehen habe, das war so schön, das wollte ich. Das war einfach, das, genau dieses Licht, das wollte ich. Und jetzt hat sie es im neuen Haus und kaputt ist es. Und zwei Menschen reagieren ganz ruhig. Debbie aber war so cool. Ich sagte, ich habe auf Debbie geschaut und ich habe nur gesagt, so cool. Debbie hat sich keine Sorgen gemacht um das Licht, das sie so gerne hat, im nagelneuen Haus bereits kaputt gegangen. Und wir wissen nicht, ob wir das ersetzen wollen, ob wir das überhaupt noch finden. Denn weißt du, was in Brasilien ist? In Brasilien ist Folgendes. Sehr oft findest du eine Sache einmal und dann nie wieder. Nie wieder. Es kommt sehr oft vor, dass es da was gibt, das du nie mehr wieder nachkriegst. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich gelernt habe, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus zu sagen. Ich bin Gott so dankbar, dass ich gelernt habe, immer danke, Jesus zu sagen. Denn sonst hätte ich heute sauer reagiert. Sonst hätte ich mir gesagt, ah, können Sie nicht aufpassen, jetzt ist die schöne Lampe kaputt, die müssen Sie jetzt aber ersetzen. Da müssen Sie jetzt eine Möglichkeit finden, die neue zu machen. Alleine, dass ich diese Frau umarmen konnte und gesagt habe, es ist gut, machen Sie sich keine Sorgen. Sie dürfen sich keine Sorgen machen, haben Sie gehört? Wenn Sie mich als Klienten haben wollen, machen Sie keine Sorgen. Alles ist wunderbar. Konnte ich der Liebe Gottes einer Frau, die Gott noch nicht kennt, zeigen? Und ich frage mich, meine Freunde, wie viele Möglichkeiten wir verpasst haben, die Liebe Gottes anderen Menschen zu zeigen, weil wir nie gelernt haben, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, in den chaotischen Situationen zu sagen. Meine lieben Freunde, bei euch in Europa ist es ja schon mal 9 Uhr abends, bei uns jetzt in etwa 5 Uhr abends. Ich habe noch eine ganze Anzahl Meetings heute und Nachrichten zu beantworten. Ich werde euch jetzt lassen. Wie gesagt, ich werde nachforschen und nachgrübeln, wie das aussieht. Ah, es gibt sicher noch schönere Lampen für euer neues Heim. Ja, oder alle Dinge wirken zum Guten mit. Wenn diese Frau mitkommt in den Himmel, sieht wie die Lampen. Ach, scheißegal. Wenn wir schöne Lampen kriegen, wunderschön. Aber ich sagte, die Frau im Himmel ohne Licht im Haus ist mir lieber als das schönste Licht im Haus und diese Frau nicht im Himmel. Was sage ich euch? Okay, auf jeden Fall, meine Lieben, es war schön. Ulla, ach, wie habe ich dich lieb? Drück dich ganz fest und denk an mich. Ich drücke mich auch fest und denk an dich. Meine lieben Freunde, danke, dass ihr hier wart in live. Und wir werden einfach weiter daran bleiben, diese unwahrscheinlich tolle Revolution weiter voranzutreiben. Thank you, Jesus. Wie gesagt, ihr könnt mehr Informationen haben, wie ihr Teil dieser Revolution sein könnt. Ich danke euch, ich danke euch, ich danke euch. Es ist immer schön, mit euch zu sein. Wir werden sehen, wann wir die nächsten Lives machen. Wir werden mehr Lives machen. Jetzt habe ich mal vor Weihnachten so viele Dinge aufzuarbeiten. Und dann werde ich mir mal auch 2 oder 3 Tage nehmen, um einfach etwas zu ganz ruhig zu Hause sitzen mit Debbie und einfach nur 2, 3 Tage Postzeit genießen. Danke, dass ihr hier wart. Wir haben euch lieb und ich freue mich, wenn wir uns sehen. Und mein lieber Jan, ich werde nachgrübeln, nachforschen und nachschauen, wie es geht, dass wir doch mit anderen Leuten live machen können. Und dann werden wir das mit dir wiederholen. Hey, noch etwas. Ich muss Ihnen noch was sagen. Da habe ich heute Nacht bekommen, dass Apple, also Apple, weißt du, die Firma Apple, die iPhone so das macht, die sind ganz hart daran am Arbeiten und sind kurz vorm Durchbruch. Hört euch das an. Die sind kurz vorm Durchbruch, dass sie Apple iPhones nicht mehr mit Biometrie haben. Also, wo man die Augen hinschaut und das öffnet sich das Telefon, sondern mit Herzfrequenz. Apple ist kurz vor dem Durchbruch, sie sind kurz dabei, dass das iPhone, das bald hoffentlich auf den Markt kommt, so haben sie gesagt, dass dieses iPhone die Herzfrequenz eines Menschen misst. Und die haben gesagt, wenn sie das schaffen, das ist sicherer als die Biometrie. Stell dir mal vor, jetzt kommt auch Apple dahin, dass sie draufkommen, dass die Bibel recht hat. Aus dem Herzen geht alles aus, auch das Leben. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Und im Nachhinein kann man das nachhören, nachschauen. Wir werden dieses Live speichern. Danke, dass ihr hier wart. Tschüss, ich wünsche euch eine gute Nacht. In Europa, wo immer ihr auch seid. Tschüss und bis bald.